Mein Name ist Ryan Deitz und dies sind unsere aktuellen Themen. Freibäder suchen dringend Personal, erneute exhibitionistische Handlung in Nienburg und Studentinnen untersuchen Potenzial von Heilquellwasser. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. In den Freibädern Macklohe und Wietzen herrscht Personalmangel. Die Öffnungszeiten mussten dementsprechend stark reduziert werden. Samtgemeinderatsmitglied Kurt Kirschmann ruft nun noch einmal auf, dass für beide Freibäder dringend Badeaufsichten gesucht werden. Für das Schwimmbad in Macklohe wird zudem noch ein Kioskbetreiber gesucht. Um die Aufsicht ausüben zu können, muss man mindestens das DLRG-Rettungsschwimmerzeichen Silber besitzen. Nähere Auskunft kann die Samtgemeinde geben. 6 Studentinnen der Hochschule Bremen untersuchen momentan das Potenzial des Nienburger Heilquellwassers. Es soll ermittelt werden, wie weit das Wasser für touristische Zwecke verwendet wird oder auch in Zukunft verwendet werden kann. Heute waren die Studentinnen um Diana Rott das erste Mal in Nienburg zu Besuch, um die Situation vor Ort besser kennenzulernen. Naja, da wir aus Bremen kommen und auch einige von uns noch nicht vorher in Nienburg gewesen sind, ist es natürlich wichtig, das für uns vor Ort mal zu sehen und kennenzulernen, um überhaupt das Potenzial auch direkt erkennen zu können. Wir sprechen mit verschiedenen Geschäftsführern, zum Beispiel das Vis-a-vis, um daraus zu finden, was es für Möglichkeiten einer Kooperation gäbe oder mit einem kleinen Gesundheitszentrum, ob die vielleicht Interesse hätten, das Heilwasser auch zu medizinischen Anwendungen zu nutzen. Genau, wir wollen uns einfach mal ein Bild machen, wie es hier in Nienburg so aussieht. Am vergangenen Montag kam es in Nienburg erneut zu einer exhibitionistischen Handlung. Gegen 17.30 Uhr wurde im Bereich Riedekamp eine 75-jährige Nienburgerin aus einem PKW heraus belästigt. Der bislang unbekannte Mann wird folgendermaßen beschrieben: südeuropäisches Aussehen, circa 30 Jahre alt, kurze schwarze Haare und Vollbart. Die Person sprach Hochdeutsch mit sehr geringem Akzent. Der hellblaue oder grüne, metallicfarbene Kleinwagen soll ein Nienburger Kennzeichen gehabt haben. Etwaige weitere Geschädigte und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nienburg zu melden. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Im Nachholspiel der Fußballbezirksliga gelingt dem TuS Drakenburg ein Sensationserfolg. Gegen Spitzenreiter Steimke holt der TuS einen 4:2-Sieg. Steimke hingegen kann den Drakenburg-Fluch nicht besiegen, holte dort seit mehr als 6 Jahren keinen Dreier. TuS-Kapitän André Engelmann sagte nach dem Spiel: Ich denke mal, wir haben hinten gut gestanden, hat natürlich bescheiden wahrscheinlich ausgesehen für den Zuschauer, fußballtechnisch. Aber ich denke mal, gut gekontert, ne? Alles zum Ende gebracht. Kai überragend, Phil überragend vorne, die es zu Ende gebracht haben, richtig gut. Die Drakenburger verlassen somit zum ersten Mal in dieser Spielzeit die Abstiegsregion. Steimke bleibt weiterhin Tabellenführer. Brigitta-Trainer Martin Finze haderte nach dem Spiel mit der eigenen Chancenverwertung und einem geschwächten Kader. Wir haben genug Leute. Natürlich ist das so, wenn du so ein Spiel wie heute, wo du weißt, dass du nur mit 11 Leuten hinkommst, dass du viele angeschlagen hast, dass der Kader so dünn war und so weiter und so fort, ist so. Aber wir haben verloren. Punkt, Ende aus. Vielleicht kommen die Jungs jetzt mal runter. Im zweiten Kreisderby siegt Uchte mit 2:1 in Macklohe. Landesbergen unterliegt trotz zwischenzeitlicher 2:0-Führung in Sudweye mit 2:3. Reden schlägt Heiligenfelde mit 1:0 und Neunkirchen und Diepholz trennen sich 2:2 unentschieden. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.